Gehirnmodus extra large auf Welle 101. Da bleibt sich jeder fremd beim Übergang spektral zum Individuum ein Zwischenbild in Intervallen. Frame auf Frame. Gleich Überblendung deines Bildausschnitts im Rahmen, der Verschwiegenheit dein gezeichnetes Ich und Du und das gespiegelte Selbst dazwischen mit der Gedankenkraft, große, kleine Dinge zu bewegen. Ich glaube, dies nennt sich Wandel.